Wie geil seid ihr denn? Geht das noch ein bisschen lauter? Jetzt möchte ich nochmal alle Arme umsehen und wir klatschen alle. Auf geht's! Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Sensational feelings as one. Let us explode. Für Schabernack nicht so schlecht. Und alles ausflippern! Jeder kann den Text heute Nacht. Auch bei Sunshine Live. Juicy's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. Und? You know I like my girls a little. Yes, alle. I just wanna use your love. Tonight. Nicht schlecht. I don't wanna lose your love. Bisschen lauter. Tonight. 1, 2, 3, 4 I ain't got many friends left to talk to. No one's around when I'm in trouble. You know I'd do anything for you. Stay the night but keep it undercover. I just wanna use your love tonight. So, jetzt langsam müde, alle Arme nach oben bewegen. Auf geht's, alle Arme nach oben. Wo sind die Hände? Tonight. Und wir klatschen. Wie geil ist das denn? Und das um 2 Uhr. Montagmorgen und alles ausflippen! Geht's euch gut? Da geht's mir auch gut. Scheiß Alkohol. Hier ist der neue Hitman. Frisch aus Hamburg. Hamburg. Ich will die Hände oben sehen. Auf geht's! One, two, three, four! We'll be right back. Jups. Wo sind die Hände? Auf geht's, Schabernack! Trackstar X-Wischer im Schabernack in Weinheim. Juhu. This is the end, you know, lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but a fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've headed to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can cry the pain away. We can find the need to say. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there back. Tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone mad. Baby. Mission 07. Ist such a life. Powered by Trackstore, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Say the most fire. den neuen Knüller mit dem Titel Sie mit dem roten Halsband. Dieser Film ist eine explosive Porno-Atombombe. Sie mit dem roten Halsband bietet einmalige, atemberaubende, hocherotische Szenen mit drei geilen Modellen der Spitzenklasse. Könnt ihr nochmal alle ausflippen? Sascha Banach, eine habe ich noch. Könnt ihr noch mal alle schreien? One, two, one, two, three, four. Könnt ihr noch mal ausflippen? Wie geil. So, das war meine letzte. Jetzt geht's weiter im Text. Mit DJ Skywalker. Viel Spaß. Nochmal zum Abschluss, alle Arme nach oben, auf geht's! Zur Dragstar Max Mischel bei Sunshine Live. Yeah!